WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Willkommen zu unserer letzten Sendung in diesem Jahr. Wir gehen jetzt ab heute Nacht nach der Sendung in die Weihnachtspause. Schön, dass ihr auch heute dabei seid, heute Nacht dabei seid. Und heute Nacht sind wir ganz frei und ganz offen für alle eure Themen. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema. 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Monika ist meine erste Anruferin heute Nacht und sie ist 49. Guten Morgen, Monika. Ja, hallo, Domian. Hi, hallo, Monika. Um was geht's? Ja, ich wollte einfach bloß einmal mit jemandem drüber reden. Ich habe nämlich schon oft deine Sendung gesehen und ich finde, dass du ganz toll bist, dass du gut zuhören kannst. Und wollte einfach bloß mal dir meine Geschichte erzählen. Mhm, sehr gerne. Wie jetzt passiert ist. Ja. Und zwar bin ich jetzt aus einer 10-jährigen Beziehung gerade rausgegangen. Mhm. Und es hat schon länger nicht mehr gestimmt. Also ich habe schon länger vorgehabt, da rauszugehen, mich zu trennen. Und jetzt ist mir nur dazwischen gekommen, dass ich mich in jemanden verliebt habe in dieser Trennungsphase. Mhm, Warum wolltest du denn aus dieser Beziehung rausgehen? Was konkret hat dir da nicht mehr gefallen? Ja, es war so, dass mein Freund, mit dem ich 10 Jahre zusammengelebt habe, dass der sich immer nur auf mich verlassen hat. Ich bin arbeiten gegangen, ich habe die Wohnung gemacht, ich habe eingekauft, ich habe mich um alles gekümmert. Und er ist irgendwie nicht aus die Socken gekommen. Hat er gar nicht gearbeitet? Nein, er hat nicht gearbeitet. Er hat mal so Aushilfsjobs gemacht. Ja. Aber ansonsten gar nichts. Mhm. Und ich habe immer wieder gesagt, bitte mach. Ich bin arbeiten gegangen und ich musste dann neben 8-9 Stunden musste ich dann noch alles andere machen, egal ob waschen, einkaufen, wie gesagt. Und es hat sich jetzt halt in den letzten 2-3 Jahren bei mir so ergeben, dass ich mir gesagt habe, nee, so geht es nicht mehr weiter. Mhm. Und habe ihm halt immer wieder darauf hingewiesen und er hat halt einfach nichts gemacht. Und ja, wenn, dann war es mal, ja, ich sag mal, eine Woche hat es dann gehalten. Ja. Und aber dann war es wieder vorbei. Ja. Ne? So, jetzt hast du dich in der Trennungsphase. In der Trennungsphase, ja, da warst du noch nicht endgültig getrennt. Da war ich noch nicht weg, nein. Hast du dich verliebt in eine andere Person? Genau, ja, leider. Leider? Sag ich da mal, ja. Weil ich weiß nicht, irgendwie, auf einer Seite tat es mir gut, sage ich mal, in dieser Situation, weil, ja, der hat mir halt Komplimente gemacht und ja, er hat gesagt, du bist eine ganz tolle Frau und dein Lachen gefällt mir und du hast ein gutes Herz und alles. Aber das ist doch gar nicht so schlecht, dann kommt man doch besser aus einer Trennung raus. Also dann, ja, dann fällt es einem doch nicht so schwer. Ja, das war auch so, Domian. Aber dann bin ich ganz weggegangen. Ich habe mich dann mit dem ein paar Mal getroffen. Mhm. Und ja, er hat mir auch immer ganz offen erzählt, dass er getrennt ist seit 8 Monaten von seiner Frau, dass er Kinder hat und ja, dass wir wohl nie so zusammenleben werden, weil er halt die Kinder sind sein erstes. Mhm. Und das habe ich auch verstanden. Also ich habe mich erstmal damit, sag ich ja mal, zufrieden empfunden, dass ich den Menschen einfach nur hatte. Mhm. Weil er mir halt auch gut getan hat. Wie ist denn der Stand der Dinge jetzt heute ganz aktuell, Monika? Jetzt ganz aktuell, ja, also vor 2 Wochen hat er mir gesagt, dass es so nicht mehr geht, weil er eben zu seiner Frau wieder zurückgegangen ist. Mhm. Also angeblich durch Druck vom Schwager und von dem Cousin der Frau. Mhm. Und hauptsächlich hat er gesagt, wegen den Kindern. So, die 10-jährige Geschichte ist wirklich abgeschlossen. Die ist abgeschlossen, ja. War das problematisch ganz am Ende noch? für mich nicht. Also ich muss mich wirklich wundern, dass ich das überhaupt so machen konnte. Du wirst dich wahrscheinlich innerlich schon lange von dem verabschiedet haben. Ja, das habe ich jetzt am Schluss auch für mich so empfunden. Ja. Hat er denn die Trennung hingenommen? Nee, gar nicht. Nee. Aber er hat dich gehen lassen. Er hat mich gehen lassen, aber er ruft mich an, er schreibt mir SMS. Er kann es einfach nicht verstehen, aber für mich ist es abgeschlossen. Okay, so. Da jetzt ist auch nichts mehr, ne? Von den Gefühlen her. Ja, ja. So, jetzt ist der Neue, aber quasi auch weg schon wieder. Ja, ja, im Prinzip, ja. Blöd gelaufen, ja. Dies wolltest du mir so erzählen, die alte, dass du von der alten Beziehung in die neue und die neue schon wieder kaputt ist. Oder ist da noch etwas Besonderes, noch was zusätzlich Besonderes, was du mir erzählen möchtest? Es ist so, ja, dass ich halt dann nicht davon wegkomme, weil das für mich so was Einmaliges war. Ich habe den halt gesehen und es war wie so, bon. Du siehst jemanden und denkst dir, mein Gott, dass sowas nochmal passieren kann. Ich verstehe, kann, ne? Das heißt, du würdest sehr gerne weiter mit dem in Kontakt sein und noch näher in Kontakt sein, aber er will das nicht. Wie hast du den eigentlich kennengelernt? Ganz blöd. Ich war mit meinem Vater beim Friseur und das ist ein Friseur. Ach, das ist ein Friseur? Ja, und ich habe den gesehen. Wie alt ist er? Der ist 3 Jahre jünger wie ich. Ja. So, jetzt ist Monika verliebt, kann man sagen. Ja. Aber der neue Mann ist irgendwie nicht so verliebt wie... Nicht so greifbar. Nee. Was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt für die Zukunft, was er gesagt hat? Ja, ich bin so hin und her gerissen, Domian, weißt du, weil ich wäre auch nicht so richtig schlau aus ihm auf einer Seite, weil wir haben uns getroffen, wir waren Kaffee trinken, wir haben auch miteinander geschlafen und er hat mir immer Komplimente gemacht und er hat immer zu mir gesagt, egal was ist, ich bin in seinem Herzen und ich bin ein ganz toller Mensch und ich werde immer in seinem Herzen bleiben. Und ja gut, jetzt wollte er das aber eben nicht mehr, weil er zu seiner Familie zurück ist. Obwohl er mir sagt, er liebt seine Frau nicht mehr, das verstehe ich jetzt wieder nicht. Heißt das denn, dass er jetzt definitiv den Kontakt zu dir abbricht? Also wie gesagt, ich gehe dann noch zum Haare schneiden hin. Vielleicht sollte ich das nicht machen. Das ist vielleicht nicht so gut für mich, aber ich mag es trotzdem. Und ich war heute erst wieder da und... Naja, mal abgesehen von dass du da zum Haarschneiden hingehst, was hat er dir denn klipp und klar gesagt? Also er hat gesagt, dass er, wie er bei mir in der neuen Wohnung war, hat er gemeint, weil ich an dem Wochenende wohl extrem viele SMS geschrieben habe, die er übrigens nie beantwortet hat. Mhm. Also er hat mir nie geschrieben. Wenn, dann hat er mich mal kurz angerufen, aber zurückgeschrieben hat er mir nie, das hat er mir auch gesagt. Er schreibt mir nicht zurück, aber er liest sie alle. Okay, was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass das halt nicht mehr geht, weil er ein schlechtes Gewissen seiner Kinder und seiner Frau gegenüber hat. Okay, klare Ansage. Dann habe ich gefragt, ob er denn noch zu mir kommt und ob wir noch zum Kaffee trinken und treffen. Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, ja. Ja, Monika, das ist so das klassische bisschen hin und her. Ich würde an der Stelle nicht mehr zum Friseur dorthin gehen. Ich würde an der Stelle auch keine SMS mehr hinschicken oder irgendwas anderes schreiben, sondern sei mal zurückgezogen. Ja. Offensichtlich ist er sehr hin und her gerissen und es zieht ihn wiederum mehr zu seinem alten Leben, was immer da auch los ist. Und ich glaube, das kann man niemals, kann man da jemanden überzeugen, indem man den klammert oder den bedrängt oder dergleichen. Wenn überhaupt, dann wirst du interessant, indem du dich souverän auch zurückziehst. Okay. Auch allein deiner Selbstachtung wegen. Ja. Also auch wenn es weh tut, würde ich dir das dringend empfehlen, dich so zu verhalten. Sehr weh. Sehr weh, na klar, sicher. Klar. Ja. Und ich hole manchmal halt, jetzt bin ich halt auch alleine und bin das halt noch nicht gewohnt und habe mich da halt irgendwie auch ein bisschen hingehängt, weil er war ja da alleine. Das hat er mir ja auch dann einmal gesagt, er war damals alleine, aber jetzt ist er eben wieder zu Hause und jetzt geht es eben nicht mehr so, wie ich meine. Ja, und das hat mir halt einen Schlag versetzt und ich habe halt gedacht, naja, wenn er zu mir sagt, aber Er hat mich sehr lieb, hat er mal gesagt, ja. Aber er sagt mir nicht, dass er mich liebt. Ja, weißt weil, du, wenn man lieb kann ich auch mal eine Stofftierpuppe haben. Also diese, ich hab dich lieb, das hat jetzt ja. In diesem Moment gar nicht so eine hohe Bedeutung. Bedeutung hat sehr das, gut. Was du mir gerade gesagt hast, was er gesagt hat. Das hat erstmal ja. Bedeutung. Monika, tritt voll auf die Bremse und zieh dich zurück zunächst. Okay. Und beiß auf die Zähne, halt es aus. Mhm. Und es gibt sicher irgendwo anders noch einen guten anderen Friseur. Okay. Alles Gute. Trotz traurigem Herzen wünsche ich dir schöne Weihnachten und einen ja. guten Übergang ins neue Jahr. Ja, danke schön. Das wünsche ich dir auch. Ne? Dankeschön. Alles Gute. Ja, tschüss, Monika. Danke. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Unsere letzte Sendung heute vor der Weihnachtspause. Wir sind wieder da in der Nacht vom 11. Januar auf den 12. Januar. Das schon mal als Information an euch. Und hier ist Angelos. Ja, hi. 19. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Ich grüß dich. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir, Angelos? Ja, bei mir geht's um meine Kindheit bei meiner Mutter. Ja. Und zwar habe ich viel Gewalt erfahren müssen mit ihr. Das heißt, sie hat dich geschlagen? Ja. Misshandelt? Ja, ja. Sehr. Also das ist, soweit ich mich zurückerinnern kann, ist das so, dass meine kleine Schwester und ich unter ihren Launen einfach leiden mussten. Wart ihr und alleine mit der Mutter? Ja, meine Mutter war alleinerziehend. Wo war der Vater? Das ist immer so komisch bei uns. Also wir sind eine ziemlich große Multikulti-Familie. Meine Schwester hat einen anderen Vater, ich habe einen anderen Vater und wir haben irgendwie alle keinen Kontakt zu denen. Ach so, die waren, also dein Vater war zum Beispiel nicht präsent in deiner, während deiner Kindheit. Nein. Was hat denn deine Mutter genau, erzähl mal ein paar Beispiele, was hat sie mit dir gemacht? Ja, also es war natürlich viel mit Hand und Fuß, einfach das, sie dann geschlagen hat, wo sie gerade, sag ich mal, eine freie Stelle des Körpers gefunden hat. Das war dann so teilweise wie so Slapstick dann durch die Wohnung gejagt und wenn ihr das dann nicht gereicht hat, dann rannte sie in die Küche zum Beispiel und nahm sich irgendwie Nudelholz oder dann machte sie die Schublade auf und dann sah sie ein Messer und hat sie das genommen und ging dann auch damit auf mich los. Und das heißt, die hat ja mit dem Nudelholz auch ab und zu mal eine richtig übergebraten. Ja. Ja. Mit Verletzungsfolgen? Natürlich, ja. Also das hatte dann Folgen, blaue Flecken, Platzwunden auf dem Kopf, überall auf dem Körper, die ich halt heute immer noch als Narben mit mir trage. Bist du damals ärztlich behandelt worden deshalb? Ja, ich war dreimal in ambulanter Behandlung wegen tiefen Schnittwunden. Bei alle drei am linken Arm. Schnittwunden heißt, was hat die Mutter da konkret gemacht? Da hat sie dann mit dem Messer zugeschlagen. Also zugestochen oder zugeschnitten sozusagen? Zugeschnitten im Grunde genommen, ja. Ja. Was hast du da im Krankenhaus den Ärzten gesagt? Ja, das war dann immer so, dass sie auf dem Weg, sag ich mal, psychologisch mich so unter Druck gesetzt hat und dann irgendeine Geschichte aufgetischt hat, wie zum Beispiel, keine Ahnung, einmal war das dann im Winter so, dass das dann passiert ist und dann hieß, sollte ich sagen, ich bin mit dem Hund draußen gewesen, über eine Eisfläche ausgerutscht und dann war da eine Glasscherbe oder sowas. Das war zum Beispiel, das war ein Beispiel. Wie alt warst du da, als das mit dem aufgeschnittenen Arm zum Beispiel war? Das erste Mal war das noch im Grundschulalter. Ja. War ich in der dritten Klasse. Ja. Müsste so 8 gewesen sein. 9, keine Ahnung. Und die anderen Male, da war ich, das müsste 2009 gewesen sein. Und Also. Noch gar nicht so sehr lange. Gar nicht mal so lange her. Ne? Haben die das im Krankenhaus geglaubt? Die sehen das doch. Die haben es tatsächlich geglaubt. Das wundert mich, weil ein erfahrener Arzt das eigentlich sehen muss, ob das eine Glasscherbe ist, eine ob das am Eis aufgeschnitten ist oder ob das eine Schnittwunde durch ein Messer ist. Mhm. Ja, das ist, ja, keine Ahnung, das sind anscheinend doch nicht so gute Ärzte gewesen. Mhm. Weiß nicht, also normalerweise wäre das dann ja so, dass dann Ärzte irgendwie, keine Ahnung, darauf irgendwie die Polizei oder ja, das Jugendamt. Genau, das Jugendamt informieren und dass dann irgendetwas in die Gänge kommt. Ja, dem war nicht so. Ist das schon schlimm genug, was du gerade erzählt hast, wenn du die ganze Zeit so zurück überlegst und bedenkst, was war das Schlimmste, was deine Mutter mit dir gemacht hat? Das Schlimmste? Ja. Das Schlimmste war, da habe ich tatsächlich den Tod vor mir gesehen. Das war wegen einer Banalität wieder. Da war ich mit unserem Hund draußen, der mir wenigstens ein bisschen Kraft gegeben hatte. Und dann hieß es immer, du bist in 5 Minuten wieder da. Ansonsten ist hier die Hölle los. Und ich wollte natürlich mit dem Hund so lange wie möglich draußen bleiben. Und dann kam ich nach einer halben Stunde wieder hoch, was eigentlich für ihn auch schon zu wenig war. Und sie ist maßlos ausgerastet, hat sich mit mir in ihrem Schlafzimmer eingeschlossen und wollte von mir wissen, was ich draußen gemacht habe und hat mir einfach nicht geglaubt, dass ich dann nur mit dem Hund draußen war. Und hat mir unterstellt, ich wäre mit meinen ach so schlechten Freunden unterwegs gewesen. Und wollte dann ständig von mir die angebliche Wahrheit wissen. Und ich habe ihr immer wieder halt gesagt, dass ich halt mit dem Hund draußen war. Und ich schaute dann auf ihren Schreibtisch und sah eine Schere, nahm sich die und beugte sich über mich und hielt mir die an meine Hauptschlagader. Und wir sind ja auch gläubig und dann fing sie an, auf Griechisch als sich zu bekreuzigen und sagte dann so im Namen des Vaters, des Sohnes. Und davor gestanden, dass sie jetzt, hier sticht sie gleich zu. Genau. Wie alt warst du da? Sie hatte schon die Schneide am Hals schon angelegt. Wie alt warst du da? Wie alt ich da war? Ich 13 Jahre alt. So, und dann, wie ging es weiter? Sie hatte die Schneide am Hals angelegt schon. Sie betete quasi zu Gott. Und dann? Ja, und dann kurz bevor sie und des Heiligen Geistes zu Ende gesprochen hat, hat ihr eine Geschichte aufgetischt aus Angst, dass sie tatsächlich dann das durchzieht. Und, die Leitung ist ein bisschen schlecht angelöst. Wenn du zum Fenster gehst, glaube ich, geht's besser. Du knackst immer so ein bisschen weg. Also du hast dir dann eine Geschichte aufgetischt, die sie dann geglaubt hat und sie hat von dir abgelassen. Hallo? Hallo? Ja? Ja, da bist du wieder. Ja. Ich sag, du hast ihr dann eine Geschichte aufgetischt und dann hat sie von dir abgelassen. Dann hat sie von mir abgelassen. Aber wenn du so in Todesangst warst, weil mit 13 ist man ja schon recht gut dabei, warum hast du dich nicht richtig gewehrt? Warum nicht gewehrt? Im Grund. Die Leitung ist sehr, sehr schlecht, Angelos. Stehst du am Fenster gerade? Bitte? Stehst du am Fenster? Ja. Ja, weil wir versuchen das jetzt noch ein bisschen, sonst müssen wir das Gespräch abbrechen, weil wir dich nicht verstehen. Also, das war natürlich ein extrem schlimmer Vorfall. Jetzt bist du 19 Jahre. Bist du jetzt weg von deiner Mutter? Ja, ich lebe jetzt in einer Pflegefamilie. Ich habe gerade etwas aus meiner Regie gehört. Bitte das nochmal zu wiederholen. Ich habe es nicht verstanden. Nee, ich habe gesagt, ich habe... Angelos, geh mal bitte dahin, wo du gerade ganz am Anfang warst. Da ging es noch am besten von der Verbindung her. So. Das ist besser? Das werden wir jetzt testen, ob das besser ist. Ich weiß es nicht. Also du bist jetzt in einer Pflegefamilie. Wie viele Jahre schon? Nee, wir müssen das abbrechen. Das tut mir leid. Angelos, wir versuchen dich gleich nochmal zu erreichen. Das funktioniert leider so nicht. Leg mal bitte auf und meine Kollegen rufen dich gleich nochmal an. Ja. Das tut mir jetzt sehr leid, aber das ist halt der Fluch der schlechten Leitungen. Hier ist Gabi. Gabi ist 57. Guten Morgen, Gabi. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Gabi. Weswegen rufst du an? Was ist dein Thema? Mein Thema, ich muss sagen, ich fühle mich von allen im Stich gelassen. Das ging im November, haben wir gehört vom Arzt, dass man meinen Krebs hat. Im November? Magenkrebs, letztes Jahr November. Letztes Jahr, Ja, und im März, also haben sie erstmal sofort Chemo gemacht. Mein Mann, muss ich sagen, hat, bevor er krank wurde, 90 Kilo gewogen und war begeisterter Motorradfahrer. Jetzt nicht diese Rennmaschinen, sondern Schopper. Der hatte eine Susi, eine Introder. War sein Liebling. Ich habe alles für meinen Mann gemacht. Wir sind 38 Jahre zusammen. Ja. Und dann kam eben letztes Jahr die Prognose, Krebs. Da wurde er im März operiert, haben sie ihm den Magen rausgenommen und ein Stück von der Speiseröhre. Ja. Mein Mann hat aber weiter abgebaut. Entschuldigung. Also es ging sehr schlecht auch nach der Operation. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Der hat Geschmackssinn durch die Chemo verloren. Er konnte durch die Chemo auch nicht mehr mit dem rechten Bein richtig laufen. Das war wie so ein Schlappfuß. Und dann wurde er ja Ende März, also nach 14 Tagen, nach dieser schweren OP, die OP dauerte 8 Stunden, ich war selber da und habe gewartet, wurde er nach 14 Tagen entlassen, mit den Klammern, obwohl ich bin Krankenschwester, die Naht war ziemlich entzündet. Ja. Habe ich aber alles weggekriegt. Dann habe ich unser komplettes Wohnzimmer ausgeräumt und habe daraus ein Pflegezimmer gemacht. Lebst du alleine mit deinem Mann oder gibt es noch Kinder? Meine Tochter ist 26. Die lebt aber nicht mehr zu Hause. Die lebt nicht bei uns. Wir wohnen in einem Dreifamilienhaus. Sie wohnt im Dachgeschoss und wir im Erdgeschoss. Okay. So, dann hast aber du das. Sie konnte das nicht mit ansehen von ihrem Papa. Ja. Das heißt, während du dann deinen Mann gepflegt hast in eurem Wohnzimmer, ist die Tochter gar nicht mehr dahin gekommen, euch besuchen? Sie kam ab und zu runter, hat aber nie gefragt, Papa, wie geht? Ich muss dazu sagen, sie hat vom 16. Lebensjahr, ich weiß nicht, ob sie heute auch noch Drogen nimmt, Drogen genommen. Ist dadurch total psychisch kaputt. Also, manchmal, wenn sie so schreit sie hier, das höre ich bis unten hin, dann sitze ich hier ganz verkümmert. So, das stelle ich mir sehr schwierig vor. Du sitzt in eurer Wohnung mit deinem schwerkranken Mann, die Tochter kommt kaum. Mein Mann ist im November gestorben. Und dein Mann ist jetzt in diesem November gestorben? Am 10. November. In meinen Armen. Nach dieser sehr schweren Erkrankung? Ja. Hattest du denn während der Zeit, also bis er gestorben ist, von irgendjemandem Unterstützung? Ich hatte Palliativcare angeschlossen. Die kamen alle 2-3 Wochen, nur um zu gucken. Und der Arzt, der kam, der hatte mir dann Morphin und alles diese schweren Medikamente hier gelassen. Du konntest damit ja umgehen, da du Krankenschwester bist und wusstest, wie man das alles. Aber ich meinte eigentlich jetzt gar nicht von Seiten der Ärzte, sondern gab es Freunde, Verwandte, irgendjemand, der zu dir gestanden hat während dieser Nein, du hast das ganz alleine gestemmt. Ich habe das ganz alleine gestemmt. Wie? Von Freitag, der ist auf den Dienstag gestorben, von Freitag bis Dienstag war ich nicht eine Minute von seinem Bett weg. Er war so unruhig und ich muss ganz ehrlich sagen, auf Arbeit, als ich noch gearbeitet habe, ich habe ja fristlos gekündigt wegen Mangel, da Menschen Morphin zu spritzen, da weiß ich, ich helfe dem Menschen, dass der Mensch keinen Schmerz hat. Ja. Beim Mann hatte ich das Gefühl, ihm beim Sterben zu helfen und damit komme ich nicht klar. Damit komme ich nicht klar, weil die Dosis wurde immer höher. Und das heißt ja auch irgendwann Atemstillstand. Aber die Schmerzen wurden auch größer. Genau, die Schmerzen wurden größer. Das heißt, es blieb dir gar nichts anderes übrig, als die Dosis auch zu erhöhen. Das ist richtig. Aber es ist was anderes beim eigenen Mann. Aber Gabi, du bist Krankenschwester. Du hast das schwere Leiden deines Mannes von Anfang an jeden Tag miterlebt. Du hast gesehen, ja, wie sehr er gelitten hat. Und dir war klar, dass er das nicht überleben wird. Das ist es denn nicht? Aber ich wollte es nicht wahrhaben. Ich habe so viele verschiedene Ärzte noch um Rat gefragt. Aber Chemo hätte er nicht mehr überlebt. Aber jetzt reden wir ja so in der Vergangenheit. Ja. Weißt du, dass ich finde, dass das sogar ein Akt der großen Liebe ist, wenn man dann einem geliebten Menschen ein wenig hilft, die letzten Zentimeter schneller gehen zu können. Weißt du, was die Alternative wäre ja gewesen, dass du ihn noch mehr hättest leiden lassen müssen und letztendlich hättest du die Verantwortung getragen, dass er sich noch mehr quälen hätte müssen, wenn du das nicht gemacht hättest. Ich wollte ja auch nicht, dass er sich quält, aber ich habe das Gefühl, dass ich ihn getötet habe, das innerliche Gefühl. Aber Gabi, entschuldige. Ich kann auch mein Wohnzimmer nicht mehr betreten, ich kann da nicht rein. Da muss ich erstmal ganz, ganz radikal sein. Das ist wirklich Blödsinn, was du da sagst. Du hast in großer Liebe deinem Mann geholfen. Und kein Mensch auf dieser Welt würde auch nur andeutungsweise sagen, dass du deinen Mann getötet hast. Du hast ihm geholfen, dass er ein wenig schneller sterben kann. Vielleicht, ja. Eben, dieses schneller sterben. So, und das ist doch gut. Das ist doch gut, dass du es gemacht hast. Es wäre doch schlimm gewesen, wenn du ihn noch hättest länger leiden lassen müssen. Aber es ist sehr, sehr schwer, sowas. Ja, aber das musst das musst du dir doch vor Augen halten, dass du das Allerbeste für deinen Mann gemacht hast. Wie gesagt, mein Mann war ja am klaren Bewusstsein. Mhm. Der war ja nicht irgendwie, also bevor die letzten 5 Tage, hat er immer gesagt, seht zu, dass Christine behandelt wird. Mhm. Aber es hilft mir keiner, weil sie 26 ist. Es hilft mir keiner. Es gibt auch keinen Arzt eine Auskunft. Okay, das ist jetzt ein anderes Thema. Ja. Du hast gerade am Anfang unseres Gesprächs etwas gesagt, was ich akustisch nicht richtig verstanden habe. In der Richtung, du fühlst dich ganz verlassen oder alle haben dich verlassen? Ja. Wie meintest du das? Auf Freunde, auf Beerdigung. Mit dem Beerdigungsunternehmen hatte ich auch erst noch so einen Ärger und das ist auch egal, ist vorbei. Mhm. Aber ich gehe auch nirgendwo hin. Bitte? Ich gehe auch nirgendwo hin mehr. Mhm. Ich glaube, das ist der Punkt, Gabi. Ich glaube, du musst ganz, ganz dringend einen Schritt nach draußen machen und dir auch Hilfe und einen Gesprächspartner suchen. Du lebst ja da eingekesselt in deiner Welt und deinen Gedanken. Du kommst da ja gar nicht raus. Und deshalb machst du dir auch so falsche Vorwürfe, die wirklich falsch sind, das sage ich dir mit großer Überzeugung. Ich finde, dass du es gut gemacht hast. Du hast es richtig gemacht. Auch gesagt, der Arzt da auch, aber diesen Blick von meinem Mann, diese Augen und... Klar, du hast etwas sehr Schlimmes erlebt. Du hast einen sehr schwierigen Sterbeprozess erlebt, dass einen das schockiert. Das ist gerade mal ein paar Wochen her. Das ist mir schon klar. Deswegen finde ich, dass du ganz dringend Hilfe brauchst von außen. Dass du in eine... Für wem? Bitte? Für wem denn noch? Hat doch gar nichts mehr zu tun. Was soll ich denn noch machen? Zunächst einmal, dass du wieder auf die Beine kommst und dass du ein einigermaßen Leben führen kannst und einigermaßen stabil wirst. Ich weiß ja nicht, was mit deiner Tochter los ist, ob man da vielleicht auch noch was machen kann. Lebt die Tochter allein oder mit deinem Partner? Nein, alleine. Alleine. Kommt die Tochter denn jetzt manchmal zu dir? nur wenn sie Durst oder Hunger haben. Mhm. Du bist sehr einsam, glaube ich. Ja. Mhm. Man kann sich auch mit ihr nicht unterhalten. Mhm. Liebe Gabi, ich möchte jetzt Folgendes vorschlagen. Ja. Ich habe im Hintergrund ja eine sehr tolle, erfahrene Psychologin sitzen. Die heißt Claudia. Ja. Ich möchte, dass du mit der Claudia jetzt sprichst. Damit, ja. Damit die Claudia dir so einige Dinge an die Hand gibt, nur Informationen, was du in den nächsten Tagen und Wochen für dich organisieren solltest und könntest. Mhm. Damit du etwas Hilfe bekommst und damit du einen Gesprächspartner kriegst. Ich rate dir dringend, das dann auch in die Hand zu nehmen, weil du so traurig bist und ich habe Sorge, dass du aus der Traurigkeit alleine nicht rauskommst. Können wir das ja. Können wir das so machen, dass du bitte auflegst und die Claudia ruft dich gleich zurück? Okay. So, dann bin ich froh, dass du zugestimmt hast und ich wünsche dir viel Kraft, viel Zuversicht. Und ich sage dir, wenn du die Schritte gehen wirst, die dir die Claudia jetzt auch erklärt, gibt es eine gute Chance, dass du wieder besser leben wirst, dass es dir auch besser geht. Okay. Du bist eine Frau von 57. Ja. Ja. Liebe Gabi, du legst bitte auf und die Claudia ruft dich gleich an. Dankeschön. Sehr, sehr gerne und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 1.32 Uhr haben wir gleich und hier ist Christoph. Christoph ist 21. Guten Morgen, Christoph. Hallo. Hallo, Christoph. Um was geht's bei dir? Um Bisexualität. Bist du bisexuell? Ja, bin ich. Seit wann weißt du es? Seit meinem 18. Lebensjahr. 18 oder 18? 18. Lebensjahr. Okay. Gab es da ein Erlebnis? Ja. Erzähl mal. Was war für ein Erlebnis? Das war bei mir so gewesen, ich habe damals schon mal eine Erfahrung gemacht mit einem Freund von mir und mit dem habe ich dann rumgemacht und so. Mhm. Und ja, irgendwann habe ich aber gedacht, so nach dem Mal habe ich so gedacht, so ja, das kommt erstmal nichts. Da war ich mal ganz mal in Beziehungen mit Frauen gewesen. Mhm. Und dann irgendwann habe ich wieder gemerkt, so nach einer Zeit, dass ich diesen Trieb irgendwann gar nicht mehr unter Kontrolle haben kann. Dass ich dann auch wieder mich zu Männern hingezogen fühle, dann wieder zu Frauen und wieder zu Männern. Das war immer so durcheinander für mich. Mhm. Und ja, im Moment lebe ich das einfach so aus. Ich oute mich halt nicht, weil ich halt nicht weiß, wie meine Eltern reagieren. Ja. Weil sowas weiß ich nicht. Die sind irgendwie, glaube ich, geschockt dann. Ja. Und ich habe irgendwie nur zwei Freunde, die wissen das. Mhm. Die sind aber selber schwul, weil mit denen kann ich am besten darüber reden. Mhm. Also, außer meine Ex-Freundin hat es halt rausgefunden. Ja. Damals. Weil ich habe dann halt auch immer so Geschichten halt in den Rücken gemacht. Mit Männern? Das nicht. Hinter dem Rücken? Ja. Ja. Aber wie ich mit dir zusammen war. Bist du für dich denn klar schon, dass du sagst, ja, ich bin wirklich bisexuell, ich stehe sowohl auf Frauen als auch auf Männer? Ja. Ja, weil ich diesen Trieb einfach manchmal nicht unter Kontrolle haben kann. Naja, was heißt unter Kontrolle? Es klingt so, als wäre es irgendwas Böses, was man beherrscht. Nein, das ist nichts. Nein, das ist nichts Böses. Sei froh, dass du auf zwei hast du doppelt so viel Auswahl. Ja. Wenn du auf beide Geschlechter stehst. Ja, natürlich hat man da doppelte Auswahl. Aber das ist halt, für mich ist das halt schwer, mich zu outen. Ich traue mich einfach nicht. Ja, ich glaube, es ist auch sehr schwer, sich zu outen, weil die Leute ja gar nicht so sehr viel mit Bisexualität was anfangen können, sondern die werden genau. Dann gleich sagen, du bist schwul. Genau. Erklär mal deinen Eltern, dass du sowohl auf Frauen als auch auf Männer stehst. Ja, das ist irgendwie schwer zu erklären. Das ist schwer zu erklären. Natürlich ist das völlig okay und völlig auch gehört auch zur Normalität dazu, aber zwei schwule Freunde wissen es, sagst du. Ja, genau. Mhm. Die wissen es. Was könnte denn passieren, wenn du es deinen Eltern erzählst? Weiß ich nicht. Ich glaube, so wie die werden da nicht so gut drauf reagieren. Mhm. Weil die schon immer so reden. Allerdings wird dir gar nichts anderes perspektivisch übrig bleiben, Christoph, als das zu sagen. Denn ich weiß. Du willst ja nicht dein Leben lang irgendwie geheim leben und dich verstecken. Das tue ich aber leider. Ja. Und ich habe ich weiß auch mein Freundeskreis, dass die, meine meisten Freunde auch so sind, also dass sie das nicht so gut finden würden. Mhm. Ja. Weil ich schon auch doof reden und so. Das ist das. Das ist das alte Problem, das alte Lied, wenn man in einer solchen Situation steckt, dass man wahrscheinlich dann auch ein paar Leute verlieren wird, wenn man frei lebt. Damit musst du dann leben. Das ist jetzt ein kleiner Kampf, den du da durchstehen musst. Aber letztendlich wirst du dich hinterher besser fühlen, das sage ich dir mit hundertprozentiger Sicherheit. Ja. Wie kannst du das denn überhaupt so in deinem Freundeskreis geheim halten? Ja, ich rede einfach nicht darüber, so Geschichten einfach, halt das einfach für mich, ich mache sowas immer voll geheim eigentlich. So. Ja, okay, aber zum Beispiel deine Ex-Freundin hat das rausbekommen, die könnte auch irgendwie reden und dann schon ist es in der Welt. Nee, sie hat das behält das für sich, weil ich bin jetzt noch gut mit ihr befreundet. Und Lebst du denn noch bei deinen Eltern? Ja, im Moment noch. Mhm. Hast du noch Geschwister? Ja, eine große Schwester. Und was glaubst du, wird die reagieren? Weiß ich nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Ich glaube, du musst mal anfangen zu reden, Christoph. Ja, ich weiß. Da liegt noch ein großer Weg vor dir, aber du musst mal irgendwie anfangen. Es belastet mich auch sehr. Ja, und ich glaube, es belastet dich noch mehr, je länger du wartest und je mehr du dich versteckst. Ja. Da muss man durch. Das ist wie so ein... eine angespannte... stressige Situation, aber da muss man durch und wie gesagt, du wirst danach Freunde haben, die wirklich deine Freunde sind und die sich von dir abwenden, na gut, die kannst du auch vergessen, finde ich. Ja, das stimmt schon wirklich. Ich würde es an deiner Stelle zuerst bei den Leuten erzählen, die mir schon wichtig sind. Also Familie. Ja, wenn du, wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Eltern? Ist ziemlich gut. Ja, Christoph. Mann, wir leben ja im Jahr 2015. Da müssten die Eltern doch auch schon ein bisschen mitbekommen haben, wie so die Welt funktioniert und dass das auch das ein Teil der Normalität ist. Ja, ich mach das halt immer so versteckt, so, ne? So beziehungsmäßig mache ich bei Frauen und halt so die sexuellen Sachen hole ich mir dann bei beiden Geschlechtern dann. Könntest du dich denn auch in einen Typ richtig verlieben? Kann ich nur nicht sagen. Warst du schon mal in einen Typ verliebt? Nicht so ein bisschen. Nee. So ein bisschen, ja, so verliebt sein, so ein bisschen, aber so richtig besetzt man so mit Frauen so, aber sexuell stelle ich mir das immer oft sehr aufregend mit Typen vor. Verstehe. Christoph, lange Rede, kurzer Sinn. Du musst einen Schritt nach vorne gehen. Ja. Du musst es tun. Da gibt es gar keinen. Nee. Ja, ich weiß das selber, das ist immer so schwer zu sagen, so leicht zu sagen, aber schwer durchzuführen. Ja, verstehe völlig. Deswegen sage ich dir, sprich zuerst mit der Person, mit der du eigentlich den besten Draht hast, mit deiner Mutter, mit deinem Vater, deiner Schwester, ich weiß es nicht. Und ich glaube, dann wird das sich schon ganz allmählich, vielleicht fällt dir ein Riesenstein vom Herzen, wenn die gar nicht so abweisend auf dich reagieren. Ich will das dir auch gerne erzählen. So. Dann ist das ein gutes Vorhaben für das Jahr 2016. Ich hatte das so für mich immer schwierig, weil das auch so zu erzählen, weil mein leiblicher Vater, der jetzt verstorben war, der war auch, weiß nicht, so ein bisschen recht gewesen, so recht die Gesinnung gehabt und der hatte das gar nicht, glaube ich, gar nicht so gut gefunden. Ich glaube, nach seiner Meinung bin ich sofort ins Konzentrationslager gehört oder sonstiges. Achso, du lebst mit deiner Mutter und deinem Stiefvater zusammen? Ja, genau. Okay. Mein richtiger Vater hätte, ich glaube, das wäre nicht so schön gelaufen. Gut, Christoph. Also, 2016 ist das Jahr des Outens, zumindest des anfänglichen Outens. Okay? Ja. Ich wünsche dir viel Glück und alles Gute. Alles klar. Ciao. Tschüss, Christoph. Ciao. 0800 220 50, nochmal zwischendurch der Hinweis, am 11. Januar sind wir wieder da, in der Nacht vom 11. Januar auf den 12. Januar. Und ab morgen sind wir in der Weihnachtspause. Wer hat denn von euch gestern Stefan Raab gesehen? Gestern war seine letzte TV-Totalsendung und ich muss sagen, ich war sehr erstaunt. In der letzten Sequenz hat tatsächlich Stefan Raab geweint. Also nicht stark, aber die Augen waren doch sehr wässrig und es kullerte die ein oder andere Träne runter. als er sich dann von dem Publikum endgültig verabschiedet hat. Wir sind alle gespannt, ob er wirklich aus dem Fernsehen gänzlich verschwindet oder ob er dann vielleicht fulminant nach einer gewissen Zeit wiederkommt. Man weiß es nicht. Hier ist Sarah. Sarah ist 28. Guten Morgen, Sarah. Hallo, guten Morgen, Domian. Grüße dich, Sarah. Um was geht's bei dir? Es geht bei mir um Folgendes. Es geht um Muslimenhass. Um Muslimenhass? Ja. Bist du Muslima? Ich bin Muslime, ja. Ja. Woher kommt deine Familie? Meine Mutter ist Ägypterin, mein Papa ist Deutsch. Ich bin geboren in Amerika. Oh, ganz und gemischt alles. Ja, total. Ja, wirklich. International. Und die Mutter ist Christin? Ja, nee, also meine Mutter ist Muslima, ja. Ist auch Muslima. Ist die nachträglich, ja, genau, Muslima geworden durch deinen Vater? Nee, die schon immer. Ach so, schon immer. Ja. Ungewöhnlich, Schutzkarte, wenn sie, ist sie in Deutschland geboren oder Deutsche? Nee, ich bin, also meine Mutter ist in Ägypten geboren, mein Papa ist Deutsch. Ach so, und, ach so. Ja, mein Papa ist damals, also meine Mutter ist nicht wirklich praktizierend, aber mein Papa ist konvertiert, um meine Mutter zu heiraten. Mein Vater ist leider verstorben. Mhm. Ich bin in Indonesien groß geworden und weil wir dort in Indonesien gelebt haben, sind wir nach Deutschland, um ihn hier zu beerdigen. Mhm. Sehr komplizierte Geschichte, Familiengeschichte. Und deswegen, ja, naja, kompliziert nicht, halt sehr international. Sehr international. Wie, lange, wie lange lebst du jetzt schon in Deutschland? Also ich lebe schon seit 98 hier in Deutschland. Okay, gut. Dann bist du ja gut integriert, hoffentlich. Ja, na klar. Ja. Also das ist hier, das ist mein Zuhause. Sagen wir es mal so. Dann sprichst du von Muslimenhass. Ja. Wer hasst denn Muslime? Also das ist allgemein, also ich möchte dieses Thema sehr, sehr gerne ansprechen, weil ich glaube, wenn man das anspricht, schafft man Raum für Frieden. Und wenn man das nicht anspricht und jeder für sich das in sich hineinfrisst und nicht wirklich darüber redet, also keine Kommunikation da ist, dann besteht die Gefahr, dass halt Hass intensiver wird. Wo empfindest du das denn oder wo erlebst also du das denn? Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich trage seit ein halbes Jahr Kopftuch. Mhm. Und ich habe vorher kein Kopftuch getragen und ich kenne beide Welten. Mhm. Also ich weiß, wie es ist, ein Kopftuch zu tragen. Wie kam der Wandel, dass du zum Kopftuch gegangen bist? Ja, man sagt ja, viele sagen ja, Frauen werden gezwungen zu Kopftuch und so weiter. Ich habe das vom Herzen sehr, sehr gerne. Also ich habe mich dafür entschieden. Ich wollte das einfach, weil ich auch sehr praktizierend geworden bin. Kannst du es erklären, warum du es wolltest? Mich befremdet das immer etwas, aber erklär's mal. Ich muss dazu sagen, also ich habe eine Aura, also wenn man mich sieht, würde man nicht sagen, oh, die ist hässlich. Ich mache das eigentlich einzig und alleine für Gott. Mhm. Ich weiß, wo Leute sagen, ja, das ist doch völlig verrückt oder so, aber in allen Religionen ist das vertreten, ob Juden, Christen, Moslems, was auch immer. Das gehört dazu für die Frau. Und ich habe das vom Herzen gerne, habe ich mich dafür entschieden. Du machst das für Gott. Du ziehst ein Kopftuch für Gott auf. Ja. Ich weiß, das ist wahrscheinlich für sie klingt das sehr merkwürdig, aber egal, ob es die heilige Maria war, die Jesus im Arm hielt, oder Juden, also ich glaube, das gehört dazu. Okay. Für jemanden, der gläubig ist, sagen wir es mal so. Ja, also aber es gibt ja nur auch genügend, es gibt ja auch genügend gläubige muslimische Frauen, die das nicht tragen und deshalb nicht. Ja, das ist halt jeden seins. Okay. Ne? Also ich verurteile so, niemanden. So, jetzt musst du mir aber erklären, übrigens duze mich bitte auch, da ich dich ja auch duze. Ja, sehr gern. Inwiefern du von Hass sprechen kannst? Also ich weiß nicht, ob Ihnen das zu Ohren gekommen ist. Ich glaube, davon wurde in den Nachrichten kaum gesprochen. Aber in Stuttgart wurde eine Moschee angezündet. Und auch bezüglich Donald Trump. Ich weiß nicht, ob Donald Trump, ob Sie davon was mitbekommen haben, dass er meinte, wir verbannen alle Muslime aus Amerika. Aber wir reden jetzt nicht von Amerika. Wir reden jetzt nicht international, sondern wahrscheinlich erstmal national. Mhm. Es ist wirklich so, ich lese Kommentare zum Beispiel auf Facebook, wo Leute sagen, ja, es wurde endlich mal Zeit, dass hier eine Moschee angezündet worden ist. Mhm. Es müssten mehr Moscheen angezündet werden. Oder jemand hat mal geschrieben, also wenn ich dich auf der Straße sehe, würde ich Schwein in deinen Mund stopfen und so. Also es ist irgendwo... Sarah, da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Ja. Das sind genauso Bekloppte wie die islamischen Terroristen. Ja, ich nenne sie ungern sind, islamische. Ja gut, aber sie nennen sich so. Das muss man nun mal so sehen. Sie nennen sich so und dadurch hat eure Religion ist natürlich auch schwer, weil die diesen Namen immer zu missbrauchen. Ja, genau. Aber das da müssen wir ja gar nicht drüber reden, dass jemand, der eine Moschee anzündet, wirklich ein genauso schlimmer Verbrecher ist wie jemand, der eine der in Paris diesen schlimmen Anschlag zu verantworten hat. Ja, genau. Also ich möchte auch dazu betonen, dass ein Moslem auch ein Mensch ist und der Mensch ist ja der... Aber müssen wir das überhaupt noch extra betonen? Ich meine, wir haben 4 Millionen Muslime in Deutschland. Jeder von uns kennt welche. Jeder von uns hat irgendwie sogar im nahen Kreis muslimisch gläubige Menschen. Das ist nicht so ganz wahr. Also ich glaube nicht, dass jeder... welche kennt oder jeder Freunde im Freundeskreis hat, der, also es gibt ganz viele, gerade viele, die unwissend sind in der Hinsicht, die haben gar keine muslimische Freunde und gut, so weiter. Gut, vielleicht eher auf dem Land oder so in den Städten, also ich wohne in Berlin, du klingst so ein bisschen, ich wohne in Köln, du klingst so ein bisschen berlinerisch, kann das ja, sein? Genau, ja, siehst genau. Du, gut, da ist ja nun auch alles so verbreitet, aber konkrete Frage an dich, erlebst du es auf der Straße auch? Ich kenne beide Welten und ich wurde in der U-Bahn zum Beispiel geschubst, das also auch ekelhaft geschubst. Also ich stand ja nur da, also ich bin ja nicht beim Aussteigen gewesen oder beim Einsteigen und da kam jemand und hat mich einfach derbe, wirklich sehr geschubst. Aber was meinst du andererseits, wie viel zum Beispiel auch deutschstämmige Mädels von muslimischen Jungs böse angemacht werden und beschimpft werden als deutsche Schlampen, das weißt du auch. Das ist die andere Seite, das muss man ja auch sehen. Ich würde Ihnen gerne wirklich ein Beispiel geben, was mir im Alltag vor einer Woche passiert ist. Okay, gerne. Ich weiß, es klingt jetzt merkwürdig, aber ich habe eine Zwiebel geschnitten, okay? Ja. Und diese Zwiebel hatte eine Haut drinne, die schlecht war. Ja. Eine Schicht nur. Mhm. Und der Rest der Zwiebel war gut. Mhm. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass die Natur uns sehr viele gute Beispiele gibt dafür, dass nicht nur, weil ein Mensch zum Beispiel sich nicht gut verhält, heißt nicht noch lange nicht, dass alle so sind, wie dieser Mensch sich benimmt. Das finde ich ja auch. Da sind wir beide ganz klar einer Meinung. Ja, das ist sehr selten der Fall, dass andere so denken. Mhm. Ich habe eine Freundin, die in Spandau lebt und da hat man zu ihr gesagt, also du Taliban-Schlampe und so weiter und so weiter. Ich möchte jetzt nicht... Ja, also diese Taliban-Schlampe fand ich schon alleine schlimm. Mhm. Und zu mir hat man gesagt, ich soll zurück nach Hause gehen. Mhm. In mein Land. Das ist hier mein Land und ich bin hier zu Hause. Aber ich sag's ja nochmal, diese Assis, die das zu dir sagen, das ist nicht die Mehrheit. Ja, es ist eine ganz geringe Minderheit von Menschen, die sich so äußern und dafür muss man sich schämen. Naja, es wurden über 500 Flüchtlingsheime angezündet oder zerstört in dem Sinne. Ja. Und ich denke, dass es von Tag zu Tag mehr wird, wenn Leute sich nicht informieren oder man nicht drüber spricht. Also insofern, ich glaube, wenn man das Thema nicht anspricht, wird es einfach weitergehen. Insofern ist es sehr schön, dass du angerufen hast, Sarah. Du bist ein Beispiel für mich, wie viele, viele andere, die mir bekannt sind, mit denen ich sogar befreundet bin, die muslimischen Glaubens sind. Und ich finde es fast immer peinlich, dass man das immer noch betonen muss. Es sind ja auch ganz normale Menschen. Mein Gott, natürlich ist es so. Es tut sehr weh, wirklich. Ja, auf dass wir alle in Frieden in diesem schönen Land zusammen leben können. Genau. Ich danke dir sehr für deinen Anruf und schöne Grüße nach Berlin. Na klar, gerne. Und schöne Grüße nach Köln. Dankeschön, Sarah. Tschüss. Lassen wir diesen Hass nicht weiter lassen wir den laufen. Lassen wir den Hass nicht zu. Ja, genau. Das ist super. Sehr schön gesagt. Liebe Sarah, alles Gute wünsche ich dir. Vielen, vielen lieben Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao. Hier ist Louis. Oder Luis. Hey. Hey, wie spreche ich es richtig aus? Louis. Richtig. Du bist 20. Genau. Das ist sehr gut. Weswegen rufst du an? Ich wollte dir mal schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen erstmal. Das finde ich sehr nett von dir. Wünsche ich dir auch. Gerne. Ich habe da längere Zeit, habe ich mal bei einer Drückerbande gearbeitet. Bei einer Drückerbande? Genau. Und da wollte ich dir mal von erzählen, damit da nicht noch mehr hinkommen. Erzähl erstmal den Leuten, was genau eine Drückerbande macht. Ja, wir sind so von Tür zu Tür gegangen und haben halt, sag ich mal, mit falschem und blödem Gebabbel, ich sag mal, die Rettungsdienste müssen finanziert werden oder Hubschrauber oder all so ein Kram, Spenden mitkassiert, so meistens so zwischen 60 und 120 Euro an der Tür. Wie, so viel haben die Leute gegeben? Ja, das ging dann immer mit angeblichen Monatsbeiträgen, die auf einmal dann abgebucht wurden vom Konto, ganz offiziell. Achso, die haben euch oder dir gar nicht das Geld bar gegeben? Nee, das wurde vom Konto eingezogen von uns, damit wir noch die Bankverbindung haben. Da kann man ja dann hinterher immer noch so kleinere Buchungen drüber abwickeln, sage ich mal. So 5 bis 10 Euro Buchungen, die den Leuten dann nicht auffallen. Verstehe, das heißt, du hast dann die Leute eingewickelt und hast vorgegaukelt, das ist für einen guten Zweck, und hast denen das aufgeschwatzt. Genau, richtig. Hast du das jeweils alleine gemacht oder warst du mal mit einem Kumpel zusammen? Nee, also ich war selber, als ich angefangen habe, ist das immer so, da wird man erst von jemandem angelernt quasi und nach der Zeit geht man dann alleine von Tür zu Tür. Ich bin aber dann später halt Teamleiter geworden. Ich hatte ungefähr selber 10 Jungs, manchmal 12, 15 unter mir, für die ich dann halt auch noch Provision bekommen habe, für jeweils, wie die das abgerechnet haben, sage ich mal. Das ging immer nach Einheiten bei uns. Der jeweilige, sag ich mal, der das gemacht hat, hat meistens zwischen 50 Cent und 1 Euro für eine Einheit bekommen. Ich als Teamleiter meistens so 2 Euro pro Einheit, die meine Mitarbeiter geschrieben haben. Und für den Chef blieb davon natürlich dann auch nochmal was über. Was heißt Einheit? Ja, das war immer, ich hatte ja gesagt, das sind so Jahresbeiträge. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand 5 Euro Jahresbeitrag hat, dann sind es ja 60 Euro Spende. Das wären dann 5 Einheiten. Also, okay. So immer der wie lange hast du das gemacht? Ungefähr 3 Jahre. Wann bist du ausgestiegen? Dieses Jahr an Februar ungefähr. Wenn du das 3 Jahre gemacht hast, da warst du ja noch ganz super jung, 17 erst, als du angefangen hast. Ja, Ende 16 so. Ende 16. Haben die Leute dich denn als so jungen Kerl überhaupt ernst genommen an der Haustür? Ja, das ging eigentlich ganz gut. Ich habe noch den Vorteil, ich sehe immer was älter aus noch. Ja. Immer so, damit kam ich dann auch immer ganz gut durch natürlich. Musstest du nicht irgendeinen Ausweis vorlegen von der Organisation, für die du vorgegeben hast? Ja, wir haben offiziell für den, vielleicht kennen Sie, ASB gearbeitet, Arbeiter-Samariter-Bund. Ja. Für den haben wir das offiziell gemacht und von denen hatten wir natürlich auch Ausweise. Aber die waren gefälscht, oder wie? Die Ausweise waren offiziell von denen ausgestellt, nur die Spenden sind halt nie wirklich da angekommen. Ich verstehe. Was glaubst du so insgesamt in den 3 Jahren, wie viel Geld du abgezockt hast? Ja, also ich bin ja jetzt deswegen auch angeklagt wegen Spendenbetrug, war ja auch in U-Haft und so. Und weiß das ja deswegen so ungefähr. Also momentan werde ich halt angeklagt auf 227.800 Euro. Über 200.000 Euro. Ja. Hast du dieses Geld für dich alleine behalten? Das war das, was ich selber halt umgesetzt habe quasi. Wie viel Geld hast du davon de facto in die Hand gekriegt? Ich schätze mal 120.000, 130.000 bestimmt auch selber. Was ja auch eine enorme Summe ist. Was hast du mit dem Geld gemacht? Ich sag mal so, ich war halt, wo ich hingekommen bin, war ich jung und habe natürlich, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, wenn man genug hat, kann man wird eigentlich immer los. Ich habe dann in der Stadt alles verballert, am Wochenende. Auf großem Fuß gelebt. Auf großem Fuß halt gelebt, den Kumpels alles ausgegeben, wo ich einen Führerschein hatte, die dicksten Karren gemietet, um hin und her zu fahren. Und ist von dem Geld noch was übrig? Nein. Wie kam es denn dazu, dass du aufgehört hast? Wegen meiner Freundin. Erklär mal. Ja, wir haben uns dann, ich kannte die eigentlich schon seit dem Kindergarten und dann sind wir halt zusammengekommen und dann passte ihr das halt nicht, dass ich da quasi immer so Mist mache und dann... Du hast ihr reinen Wein eingeschenkt, was du machst. Ich habe sie sogar anfangs, wie gesagt, ich war halt Teamleiter und wir hatten halt auch Unterkunft, alles von dem Chef. Ich habe sie anfangs mit dahin genommen einfach. Ach so, du wolltest sie mit reinziehen. nicht direkt mit reinziehen. Ich hatte ja auch den Vorteil, sag ich mal, ich konnte das Ganze ja so steuern mit quasi, weil ich war ja dann schon einer, der ein bisschen weiter oben saß und musste ja nicht mal die Anweisung geben oder... Ja, okay, aber sie wusste dann richtig Bescheid, was du da machst. Das, ja. Du hast gerade gesagt, du kanntest sie aus dem Kindergarten? Ja, von ganz früher kannte ich sie. Ach so, von ganz früher, ich verstehe. Ich dachte, ja. Du hättest so ein Kind. Und, Nein. Und dann hat sie zu dir gesagt, nee, Louis, ich will nicht mehr, dass du so Sachen machst. Ja, so nach und nach, wo wir dann halt da waren, hat mir immer mehr gezeigt, dass dir das nicht so passt und dann... Und nun hast du gerade gesagt, du warst in Urhaft, es gibt eine Anzeige. Wer hat das denn dann zur Polizei gebracht? Ja, mehrere entspricht. Ist halt nachher, sag man, wie soll ich sagen, ist man dann halt einfach mit aufgeflogen, weil das war ja dann die Masse an Menschen natürlich und wenn dann da ein paar Leute eine Anzeige machen, dann werden natürlich auch Ermittlungen angestellt und dann... Okay, verstehe. Dann, mir ist die Reihenfolge jetzt nicht klar. Hat deine Freundin dich da rausgeholt oder bist du erst rausgegangen, nachdem die Anzeige auf dem Tisch lag? Nee, also ich wurde auch, wo ich schon da war, auch mit Haftbefehl oder mit europäischem Haftbefehl gesucht, aber ich war halt auf der Flucht, sprich, ich war nirgendwo gemeldet und... Aber du hast dich nicht selbst gestellt? Nein. Man hat dich irgendwann gepackt? Genau, irgendwann dann war es dann halt soweit. Ihr habt so richtig wahrscheinlich auch arme Leute, alte Leute, Rentner übers Ohr gehauen. Ja, deswegen, das sage ich auch heute, das tut mir da, manchmal muss ich auch ehrlich sagen, wenn ich hier so gerade in der Weihnachtszeit, dann denke ich auch so, die hätten das Geld besser für Enkelkinder oder was auch immer ausgegeben, anstatt das. Das denke ich. Hier sage ich mal da. Du hast jetzt ein bisschen Abstand zu der ganzen Sache. Die Gerichtsverhandlung steht noch an. Ja. Was denkst du darüber, was du gemacht hast? Ja, also ich bereue es auf jeden Fall und ich würde das auch auf jeden Fall selber sagen, von mir aus, dass das falsch war und auf jeden Fall allen, die da irgendwie so drankommen und dann denken, dass sie jetzt auf großem Fuß leben können, so, dass sie auf jeden Fall von Anfang wissen müssen, dass da ein dickes Ende kommt. Ja, und vor allen Dingen ist das eine ganz miese Masche. Wie gesagt, oftmals arme oder ärmere Leute und alte Leute so über den Tisch zu ziehen. Gerade auch die älteren Leute, die das dann in manchen Fällen gar nicht mehr so verstehen und die einfach aus einem guten Zweck, sag ich mal, die Bankverbindung eben rausgeben, dann... Ich wundere mich ehrlich gesagt, dass es immer noch sowas gibt und dass die Leute mit Leuten wie dir reden und sich darauf einlassen, dass die Tür aufmachen. Das ist einfach, man muss einfach so bedenken, an der Tür ist es ja nicht so, dass du den Verein verkaufst oder was auch immer, für was du da vor der Tür stehst. Du kannst eigentlich für einen Holländerverein vor der Tür stehen, wenn du willst. Im Endeffekt an der Tür selber verkaufst du dich ja nur selber. Du mit dem Kunden, mit dem, das heißt, dass sich Kunden dann an sich gut klarkommen, wenn du mit dem ein vernünftiges Gespräch führst, irgendwann hast du ihn soweit und dann, das ist halt im Endeffekt alles nur Verkaufstaktik. Psychologie ist das. Richtig. Ja. Dass man da jetzt wirklich den Kunden dann darauf fixiert, dass er die oder die Spende. Im Endeffekt tust du ihn unterbewusst nur darauf hinarbeiten, dass er es macht. Ja, ist klar. Wann steht die Verhandlung an? Das weiß ich noch nicht. Was glaubst du, was dir da droht? Ich habe jetzt laut Anwalt so noch gute Chancen auf Bewährung, weil ich halt jetzt auch selber feste Arbeit dann angenommen habe und auch meinen Auflagen und so weiter allen aufkomme natürlich. Mhm. Und halt auch noch ziemlich jung bin. Letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wie bist du überhaupt da reingeraten? Ja, das war, ich sag mal so, übers Internet. Ich habe mir im Internet kennengelernt, ein bisschen geschrieben und dann großen Versprechungen gemacht. Dann wurde einem Zugticket hinterlegt und dann war man da, ne? Mhm. Mhm. So einfach ging das. Ja, die hinterlegen einem dann schnell ein Ticket, da kriegt man so eine Nummer, damit kann man das bei der Bahn abholen und dann kann man losfahren. Verstehe. So, Louis, das nehmen wir jetzt als große Warnung für andere, dass sie das auf keinen Fall tun sollen. Die Sendung ist gleich vorbei. Ich danke dir für den Anruf und wünsche dir auch schöne Weihnachten, wie wir es gerade schon gesagt haben. Alles Gute. Alles klar, danke. Tschüss, Louis, ciao. In der Technik heute Nacht, Andreas Fulford. Ihr Lieben, jetzt wünsche ich euch schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sind wieder da in der Nacht vom 11. Januar auf den 12. Ich freue mich sehr darauf, dann wieder mit euch das letzte Jahr dann verbringen zu können, miteinander. Alles Gute, bis dahin, macht's gut, ciao.